Erster Aaron hatte Söhne. Sie waren Priester. Ihre Namen waren Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar. Zweiter Nadab und Abihu starben früh. Sie hatten keine Kinder. Nur Eleasar und Itamar wurden Priester. Dritter König David half. Zadok und Ahimelech halfen auch. Sie teilten die Priester in Gruppen ein. Jede Gruppe hatte eine Aufgabe. Vierter Eleasar hatte mehr Familien als Itamar. Darum bekam Eleasar 16 Gruppen. Itamar bekam 8 Gruppen. Fünfter, sie zogen Lose für die Gruppen. So wurde es gerecht. Es gab wichtige Männer in beiden Familien. Sechster, Semaja schrieb die Namen auf. König David war dabei. Zadok und Ahimelech waren auch da. Sie zogen Lose für jede Familie. Siebter, das erste Los war für Jojarib. Das zweite Los war für Jedaja. Achter, das dritte Los war für Harim. Das vierte Los war für Seorim. Neunter, das fünfte Los war für Malchia. Das sechste Los war für Miamin. Zehnter, das siebente Los war für Hakos. Das achte Los war für Abia. Elfter, das neunte Los war für Jesua. Das zehnte Los war für Sechania. Zwölfter, das elfte Los war für Eliasib. Das zwölfte Los war für Jakim. Dreizehnter, das dreizehnte Los war für Huppa. Das vierzehnte Los war für Jesebeab. Vierzehnter, das fünfzehnte Los war für Bilga. Das sechzehnte Los war für Immer. Fünfzehnter, das siebzehnte Los war für Hesir. Das achtzehnte Los war für Hapizes. Sechzehnter, das neunzehnte Los war für Petaja. Das zwanzigste Los war für Jeskel. Siebzehnter, das einundzwanzigste Los war für Jachin. Das zweiundzwanzigste Los war für Gamol. Achtzehnter, das dreiundzwanzigste Los war für Delaja. Das vierundzwanzigste Los war für Maasja. Neunzehnter, so sollten sie im Tempel dienen. Aaron hatte diese Regeln gemacht. Gott, der Herr, hatte es Aaron gesagt. Zwanzigster, es gab auch andere Leviten. Von Amram kam Subael. Von Subael kam Jedeja. 21. von Reabja kam Jissja. Er war der Anführer. 22. von den Jezaritern kam Selomot. Von Selomot kam Jahat. 23. von Hebron kamen Jeria, Amaja, Jahasil und Jekamin. Jeria war der Anführer. 24. von Usiel kam Micha. Von Micha kam Samir. 25. Michas Bruder war Jissja. Von Jissja kam Sachaja. 26. von Merari kamen Mali und Musi. Auch Jasias Söhne kamen von Merari. 27. Jasias Söhne waren Soham, Sakur und Ibri. Sie waren auch von Merari. 28. von Mali kam Eleasar. Eleasar hatte keine Söhne. 29. von Kis kam Jeramel. 30. von Musi kamen Mali, Eder und Jeremot. Das waren die Familien der Leviten. 31. auch diese Leviten zogen Lose. König David war dabei. Zadok und Ahimelech waren auch da. Die Familien zogen Lose, die Älteren und die Jüngeren.